The noise. Welcome to business, to come and check this. Get it tonight, they're gonna make it right. Yeah, so call me mañana. How much is the fish? Sunshine in the air. We break in the roots. Ignore the machine. You won't ever stop this. The change. Catch. Thank you. sunshine in the air. How much is the fish? The sunshine in the air. Everybody, come on, come on. Together. How much is the fish? Send a message right for four. Don't feel proud to complain, man, if it's on a red dish. That's a playing covers. I hate playing covers. God damn it, I'm down there. Du hast meine Flasche leer gesoffen, du Arschlappen. Nein, du hast meine Flasche leer gesoffen, Alter. Ich habe dich zwei gebracht heute Abend. Du hast das leer getrunken und dann hast du meine Flasche gepackt und hast du das wie eine Schlappe hast du das leer getrunken. Ich habe das gesehen. The finest ingredients are right in the mix. Ich weiß genau, was du letzten Sommer gemacht hast. Hast in meine Flasche gepinkelt?